بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على سكر الله الله زيكم هاي المخفيد محمد صلى الله عليه وسلم. Ich wüsste heute fangen wir inshallah mal an mit As-Sira, weil das meistens zu kurz gerät, wenn wir im Hadith anfangen, dann kommen wir nicht mehr zu dem Punkt, wo wir eigentlich hinkommen wollten. Deswegen fangen wir heute mit As-Sira an, inshallah nach einer guten halben Stunde werden wir inshallah mit Hadithen Nawawi weitermachen. Wir waren angelangt, liebe Geschwister, bei der Verbrüderung zwischen den Muhajirin und den Ansar. Wir haben gesagt, diese Art Verbrüderung war eine Art, dass immer zwei Leute zusammen tatsächlich den Status zweier Brüder bekommen haben. Und das hat bestimmte Dinge beinhaltet. Zum einen die gegenseitige Unterstützung, dann zum anderen das gegenseitige Trösten, dann auch das gegenseitige Beerben und alles, was zu einer Geschwisterlichkeit dazugehört. Diese Art der Verbrüderung, auf Arabisch Al-Mu'akhah, ist irgendwann mal abrogiert worden. Das heißt, hat irgendwann mal aufgehört. Weil wir wissen an dem heutigen Tag, oder heutzutage ist es so, dass nur Leute sich gegenseitig beerben, wenn sie auch miteinander verwandt sind im Allgemeinen. So ist die Regel. Diese Art der Verbrüderung, die zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam am Anfang der medinensischen Periode stattgefunden hat, hatte natürlich zum Ziel, wie wir gesagt haben, bestimmte Probleme in der Gesellschaft zu beseitigen. Und die Muhajirun waren ja sozusagen quasi Fremde im Land von den Medinensern und sie hatten weder Arbeit, noch hatten sie ihre Familien, noch hatten sie ihr eigenes Vermögen mitgebracht und so brauchten sie Unterstützung von den Ansar. Möge Allah mit ihnen zufrieden. Deswegen heißt sie Ansar, weil Nasara auf Arabisch heißt helfen, unterstützen. Und sie sind die Ansar, die Helfer, die Unterstützer, weil sie eben den Propheten sallallahu alaihi wasallam und den Muhajirin geholfen haben, die Religion des Islam in Medina zu etablieren und den Islam zu verbreiten. Dieses Gesetz der Verbrüderung hat irgendwann mal aufgehört und zwar durch eine Ayah des Al-Quran Al-Karim auf der Seite 186 sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Anfal, die Surah Nummer 8, in der letzten Aya, sagte Allah وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ. Und dann heißt es وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. Und hier ist es übersetzt und unter Blutsverwandten stehen sich im Buche Allahs die einen näher als die anderen. Und unter den Blutsverwandten stehen sich im Buche Allahs, also im Gesetz Allahs, die einen näher als die anderen. Das ist, manche Gelehrte sagen, dass das Gesetz der Verbrüderung durch diese Ayah aufgehoben worden ist, weil Allah subhanahu wa ta'ala hier klar macht, dass die Blutsverwandten einander näher stehen als alle anderen Menschen zueinander stehen. Die zweite Ansicht unter den Ulama, möge Allah mit ihnen zufrieden sein und sie sich seine erbarmen, ist, dass die folgende Ayah dieses Gesetz der Verbrüderung abrogiert hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat An-Nisa, Surah Nummer 4, im Vers 33, وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. Übersetzt heißt es, und jedem und einem jeden haben wir Erben bestimmt für das, was Eltern, Verwandte und jene, mit denen eure Eide einen Bund bekräftigten, hinterlassen haben. Und einem jeden haben wir Erben bestimmt für das, was die Eltern und die Verwandten und jene, mit denen eure Eide einen Bund bekräftigten, hinterlassen haben. Manche Gelehrte sagen, dass das die Ayah ist. Wir haben darüber im Tafsir auch vielleicht ausführlicher gesprochen, kann man auch dann das nochmal anhören. Aber wie dem auch sei, das Gesetz der Verbrüderung kann sein, dass durch beide Ayah das aufgehoben worden ist, spricht gar nichts dagegen. Was allerdings geblieben ist, ist die Unterstützung, dass sich gegenseitige helfen, dass sich gegenseitige aufrichtige Ratschlag geben und trösten. Das ist geblieben. Und was abrogiert worden ist, ist wie gesagt das Beerben. diese Art von Verbrüderung, es gibt nämlich Hinweise darauf in der Sunna, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch nach diesen Ayat noch diese Verbrüderung gemacht hat. Manche Gelehrte haben diese Überlieferungen angezweifelt und gesagt, es kann doch nicht sein, dass das Gesetz der Verbrüderung Al-Mu'akha aufgehört hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer noch weiter damit gemacht hat. Aber wir brauchen diese Überlieferungen nicht anzweifeln, schon gar nicht, wenn sie in Sahih al-Bukhari oder anderswo stehen, weil wenn wir darunter alles verstehen, außer den Erbgesetzen, dann haben wir keinen Konflikt mehr zwischen dem Koran und diesen Überlieferungen. Da es nämlich überliefert ist, dass er sallallahu alaihi wasallam zwischen Abu Darda und Salman al-Farisi, möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein, Verbrüderung auch gemacht hat, Mu'akha gemacht hat. Und das, wie gesagt, steht nicht im Widerspruch, wenn wir diese Sache der Beerbung rausnehmen. Dieses Gesetz der Verbrüderung ist nach der Schlacht von Badr aufgehoben worden. Ist nach der Schlacht von Badr aufgehoben worden. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Ebenso haben nämlich bestimmte Verbrüderungen stattgefunden zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und Ali ibn Abi Talib, dann ebenso zwischen Hamza radiallahu anhu und Zayd, wenn es tatsächlich stattgefunden hat. All dieses, wie gesagt, verstehen wir so, dass es eben nichts mit den Erbgesetzen zu tun hat. Wallahu a'lam. Liebe Geschwister, der Grundbaustein und das, was die gläubigen Menschen in Medina zusammengehalten hat, war die Aqida. Die Aqida ist der Strick, der die gläubigen Menschen in Medina zusammengehalten hat. Diese Verbrüderung hat das Ganze natürlich noch bekräftigt. Aber wichtig ist zu wissen, es hat sie nicht zusammengehalten, ihre Herkunft. Sie kamen aus verschiedenen Ortschaften. Es hat sie nicht zusammengehalten, dass sie alle, Araber sind. Es waren Araber, es waren auch nicht Araber. Es hat sie nicht zusammengehalten, die Sprache, sondern was sie zusammengehalten hat, ist eben die Brüderlichkeit des Islam. Und diese Art des Zusammenhalts, wer mit ihnen zusammen sein möchte, Yawm al-Qiyamah, im Jenseits, braucht nur so zu verfahren und so zu handeln, wie sie gehandelt haben. Und das ist das Schöne an der islamischen Geschwisterlichkeit. Sie hört nicht auf, wenn jemand gestorben ist. Sie hört nicht auf, wenn jemand gestorben ist, sondern sie geht weiter. Und deswegen hat uns Allah im Koran auch beigebracht, zu beten für diejenigen Menschen, die vor uns gelebt haben und gestorben sind. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Das heißt, unser Herr, vergib uns und auch unseren Geschwistern, die uns im Glauben vorausgegangen sind. Dieser Zusammenhalt zwischen den Sahaba, radiallahu anhum, war stärker als der Zusammenhalt zwischen einem Vater und seinem Sohn. Und der Beweis dafür ist, dass Leute wie Abu Ubaidah, radiallahu anhu, als er seinen Vater getroffen hat, also besser gesagt, als er auf seinen Vater getroffen ist in der Schlacht von Badr, und sein Vater war ein Götzendiener, hat er ihn getötet. Und es hat ihn also nicht davon abgehalten, dass es sein eigener Vater ist, sondern hat ihn in diesem Moment als einen Götzendiener gesehen und als einen Feind Allahs, der hier auf dem Schlachtfeld den Propheten sallallahu alaihi wasallam und seine Leute töten will. Und so war er ein Kriegsgegner. Und deswegen hat er diese Sache über seine eigene Verwandtschaftsbeziehung gestellt. Auch Abu Hudhaifa, radiallahu ta'ala anhu, möge Allah mit ihm zufrieden sein, hat als er gesehen hat, wie nach der Schlacht von Badr verschiedene Leichen in den Brunnen dort geworfen worden sind, hat es ihm nichts ausgemacht, seinen eigenen Vater zu sehen, wie er dorthin gezogen wird und reingeworfen wird. Denn der Koran hat uns beigebracht, auch besonders in der Geschichte von Ibrahim alayhi salatu wassalam mit seinem eigenen Vater, dass was einen zusammenhält, ist der Iman. Wenn es kein Iman gibt, dann gibt es die islamische Geschwisterlichkeit nicht. Aber das heißt natürlich nicht, dass wenn man Eltern hat, die keine Muslime sind, dass man mit ihnen so umgeht, wie ich jetzt gerade eben gesagt habe, weil das ist ein Krieg gewesen. Im Krieg ist was anderes, gelten andere Gesetze. Ansonsten hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf hingewiesen, dass man seinen Eltern gegenüber gütig sein muss. Sogar der Koran, in Surat Luqman, selbst wenn sie die Eltern, heißt es im Koran sinngemäß, selbst wenn die Eltern einen dazu sich sogar Mühe geben, dass man Schirk begeht, darf man ihnen nicht gehorchen, aber man muss trotzdem sie gut behandeln. Ja, kann man nachlesen in Surat Luqman. Insofern muss man für jede, muss man diese Überlieferungen immer in die richtige Situation packen. Überliefert es bei At-Tirmidhi, rahimahullah, und er sagte über diese Überlieferung, die ist Hassan und Sahih, er berichtet das über Jabir ibn Abdullah, radiallahu ta'ala anhu, dass bei einer Schlacht, in einer Überlieferung heißt es die Schlacht von, oder die, das, der Feldzug von Bani al-Mustaliq, da ist Folgendes passiert. Ein Mann von den Muhajirin, allgemein, natürlich allgemein, Muhajirin sind ja aus Mekka, allgemein. Aber es muss nicht sein. Ein Muhajir, ein Auswanderer, kann auch jemand sein, der von irgendeiner anderen Ortschaft gekommen ist und nach Medina ausgewandert ist. Ein Mann von den Muhajirin, sozusagen, sagen wir mal jetzt grob die Ausländer in Medina, hat einen Mann von den Ansar, das heißt von den Medinensern, geschlagen. Als Abdullah ibn Abi ibn Ubay, als Abdullah ibn Ubay ibn Salul, und ihr wisst, das ist der größte Heuchler, der Anführer der Heuchler gewesen in Medina. Die Heuchler auf Arabisch, Al-Munafiqun. Und er war ein wirklicher Heuchler. Das heißt also, das wusste der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und andere haben das auch deutlich erkannt an seinem Verhalten. Und besonders Hudhaifa wusste es auch, radiallahu ta'ala anhu, dass er wirklich nur einen Muslim vorspielt und im Innersten ein Heuchler ist. Warum? Weil Allah azza wa jall ihn auch im Koran indirekt bloßgestellt hat. Als dieser Muhajir den Ansari geschlagen hatte, sagte dieser Heuchler Abdullah ibn Ubay, was haben Sie da gemacht? Haben Sie wirklich jemanden von uns geschlagen? Das ist, was er sagt. Und dann sagte er, bei Allah, wenn wir nach Medina zurückgekehrt sind, dann wird der Mächtigere den Niedrigeren vertreiben. Das heißt, wir Medinenser werden die anderen aus Medina rausschmeißen. Schaut euch an im Koran, wie Allah Azza wa Jal diese Worte aufgezeichnet hat. Aber bevor ich diese Worte im Koran vorlese, sagte dann sein Sohn. Sein Sohn war ein Sahabi, radiallahu anhu. Der Sohn von Abdullah ibn Ubay. Er sagte, ich schwöre bei Allah, du wirst nicht nach Hause kehren, bis du zugibst, dass du der Niedrige bist und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam der Mächtige. Ich schwöre bei Allah, noch bevor du nach Hause zurückkehrst, wirst du zugeben, dass du derjenige bist, der niedrig ist. Du hast gesagt, die Niedrigeren werden von den Mächtigen vertrieben werden. Und er wollte sagen, er ist der Mächtige, er wird die anderen vertreiben. Er sagte, du wirst noch, bevor du nach Hause kehrst, zugeben, dass du derjenige bist, der vertrieben wird. Es gibt unter den gläubigen Menschen manche, die starken Iman haben. Die, wenn sie schwören bei Allah, eine so hohe Stellung bei Allah haben, dass Allah ihren Schwur wirklich macht. Das heißt, sie schwören bei Allah, sie sagen, ich schwöre bei Allah, das wird das und das so sein. Und weil sie so ein starkes Gottvertrauen haben, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dafür sorgen, dass er die Wahrheit gesprochen hat, als er gesprochen hat. Und er sagte hier, eine Sache, die kann er nicht voraussehen. Er sagte, ich schwöre bei Allah im Sinne von, ich bin so davon überzeugt, dass Allah Azza wa Jal dich erniedrigen wird, dass ich schwöre, dass es so sein wird und passieren wird. Und deswegen hat er das gesagt und auch andere große Gelehrte, auch nach der Zeit der Sahaba radiallahu anhum, hatten so einen Status gehabt, dass sie, wenn sie das gesagt haben, Allah Azza wa Jal, und darüber hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam berichtet. Der Prophet hat das uns mitgeteilt. Es gibt manche Leute unter den Dienern Allahs, die, wenn sie bei Allah schwören, Allah wird sie nicht im Stich lassen oder er wird ihren Schwur Wirklichkeit machen. Und das ist auch hier der Fall gewesen. Allah hat folgende Ayat im Koran abgesandt, und zwar in Surat Al-Munafiqun, die Heuchler. Im 8. Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sie sagen, Abdullah ibn Ubay und seine Leute, wenn wir nach Medina zurückkehren, dann wird der Würdigste sicher den Geringsten aus ihr vertreiben. Das ist, was ich vorhin gesagt habe, der Mächtigere, den Niedrigen. Der Würdigste, das ist vielleicht auch eine bessere Übersetzung, der Würdigste wird den Geringsten vertreiben. Allah sagt, obwohl die Würdigkeit nur Allah und seinem Gesandten und den Gläubigen zusteht. Aber die Heuchler wissen es nicht. Deswegen, jeder Mensch, der Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber ungehorsam ist und sündigt, wir sagen über ihn, er weiß es nicht. Er hat kein Ilm. Er hat kein Wissen. Es kann nicht sein, dass jemand weiß, was ihn erwartet bei Allah subhanahu wa ta'ala, abgesehen von der Strafe, allein schon die, was heißt allein schon, das ist das Schlimmste überhaupt, die Unzufriedenheit und der Zorn Allahs. Es kann nicht sein, dass jemand das weiß, im Sinne von, das weiß und verinnerlicht. Und dann macht das trotzdem. Und deswegen sagen manche Gelehrte, jeder Mensch, der sündigt, sündigt aus Unwissenheit heraus. Weil wenn du das wüsstest, was unser Prophet sallallahu alaihi wasallam weiß, dann würdest du ganz anders auf dieser Welt leben. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam natürlich erhöht um Rangstufen, weil er ihm Einblick verschafft hat in Dinge, zu denen du niemals Einblick haben wirst. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, لو تعلمون ما أعلم, wenn ihr wüsstet, was ich weiß, لضحكتم قليلا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا, dann würdet ihr wenig lachen und viel weinen. Wenn ihr wüsstet, was ich weiß, würdet ihr wenig lachen und viel weinen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja auch Dinge gesehen, die niemals ein Mensch von uns gesehen hat in diesem Leben. Also ich meine natürlich die Nacht- und Himmelsreise, ja, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Hölle und das Paradies gesehen hat. Die Hölle und das Paradies hat tatsächlich auch Leute von sich erkannt, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, er hat Leute aus seiner Umma, von den Sahaba, die bei ihm sind, erkannt im Jenseits, wo sie sind. Deswegen ist die Sache so schwierig auch zu verkraften. Auf der einen Seite natürlich Gutes. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, O Bilal, ich habe deine Schritte, die Geräusche, die du machst beim Laufen im Paradies gehört. Ihr wisst, wenn die Füße laufen, diese Reibung zwischen Schuh und dem Boden, dieses Geräusch. Er sagt, ich habe das von dir gehört im Paradies. Teile mir mit, was hast du gemacht? Was ist das Beste, was du gemacht hast? Und dann sagt er, radiallahu anhu, jedes Mal, wenn ich mein Wudu verloren habe, habe ich Wudu gemacht. Und jedes Mal, wenn ich Wudu gemacht habe, habe ich 2 Raka'at gebetet. Wenn das der Fall ist, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Hölle auch Leute gesehen. Und vielleicht auch Leute gesehen von denen, die mit ihm zusammen sind. Weil nicht alle Menschen waren gläubig. Und nicht alle waren auf der höchsten Stufe des Iman. Und Allah weiß, wem er vergibt und wem er nicht vergibt. Und man darf nicht denken, dass die Sahaba radiallahu anhum, dass unter ihnen keiner von ihnen ist, der nicht bestraft wird. Das darf man nicht denken. Denn es gibt zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam Muslime, Gläubige, das sind Sahaba, die gestorben sind, von denen wir berichtet bekommen haben, dass sie bestraft wurden. Ja? Deswegen, Sahabi sein ist keine Freikarte. Und wenn das nicht für einen Sahabi gilt, dann für uns erst recht nicht. Nur weil man Muslim ist, hat man noch keine Freikarte ins Paradies. Wer glaubt, dass er eine Freikarte hat ins Paradies, nur weil er Muslim ist, gemeint ist natürlich, dass er niemals bestraft wird und dass Allah ihm auf jeden Fall vergeben wird, das ist ein Trugschluss des Shaitan. Das ist ein Trugschluss des Shaitan, denn es gibt Menschen, die besser sind als du und ich, die Angst gehabt haben vor der Strafe Allahs. Wie sollten wir uns dann vor so etwas sicher fühlen? Al-Quran al-Karim hat auch deutlich gemacht, dass die wesentliche Beziehung, die wirklich was zählt und was gilt und auch gilt, ist die des Iman. Das sehen wir ganz deutlich in einer anderen Geschichte, und zwar von Nuh alayhi salatu wassalam mit seinen eigenen Kindern. Allah sagte in Surat Nuh auf der Seite 226, ihr wisst, was passiert ist. Nuh alayhi salatu wassalam hat 950 Jahre lang Da'wah gemacht unter seinen Leuten. Also Allah war einer, wie alt er geworden ist. 950 Jahre lang Da'wah gemacht. Und nur wenige Leute haben geglaubt. Irgendwann hat Allah gesagt, es wird keiner mehr glauben. Es wird von den Leuten, die da sind, keiner mehr glauben. Deswegen sollte er ein Schiff bauen. Die Leute haben sich über ihn lustig gemacht. Allah sagte, also das war die, und es wurde Noah offenbart, Nuh. Keiner von deinem Volk wird dir glauben, außer jenen, die dir bereits geglaubt haben. Sei darum nicht traurig über ihr Tun. Und baue das Schiff unter unserer Aufsicht und nach unserer Anweisung und lege bei mir keine Fürsprache für diejenigen ein, die gefrevelt haben, denn diese werden ertrinken. Also, er sollte das Schiff bauen und ihm wurde verboten, Fürsprache einzulegen. Fürsprache einlegen heißt was? Ein gutes Wort einlegen. O Allah, bitte verzeih ihm doch. O Allah, bitte vergib ihm doch. O Allah, der steht mir nahe, der hat mir Gutes getan, verzeih ihm doch bitte. All das hat Allah subhanahu wa ta'ala in Bezug auf die Frevler verboten. Allah sagte, und er baute also das Schiff. So oft, also jedes Mal, wenn die Vornehmen seines Volkes, die Vornehmen sind die Mächtigeren, die Erhabenen, die Angesehenen unter den Leuten. Jedes Mal, wenn die Vornehmen seines Volkes an ihm vorbeigingen, verspotteten sie ihn. Warum verspotteten sie ihn? Naja, weil weit und breit war kein Wasser, war kein Meer, war kein Fluss. Was baust du jetzt, ein Schiff? Bist du verrückt geworden, haben sie ihm gesagt. Die haben sich wohl lustig gemacht. Allah sagte, oder Nuh sprach, verspottet ihr uns, so werden auch wir euch verspotten. Gerade so, wie ihr verspottet. Ihr werdet dann erfahren, wer es ist, über den eine Strafe kommen wird, die ihn mit Schande bedeckt und wen eine immerwährende Strafe treffen wird. Zusammengefasst, danach ist was passiert. Danach kam, oder schließt einfach die Ayat vor. Allah kann am besten erzählen, warum soll ich erzählen? Alsdann erging unser Befehl. Allah spricht. Alsdann erging unser Befehl. Allah hat jetzt befohlen. Und die Fluten der Erde brachen hervor. Da sprachen wir, bringe in das Schiff je zwei von allen Arten hinein. Perschen und deine Familie, mit Ausnahme derer, gegen die das Wort bereits ergangen ist. Und die Gläubigen. Was ist hier zu bemerken? Allah hat gesagt, bring in dein Schiff die Gläubigen rein, aber entscheidend deine Familie. Deine Familie. Allah sagte, und keiner glaubte ihm, außer einer kleinen Schar. Und er sprach, steigt hinein im Namen Allahs, erfolgt die Ausfahrt und die Landung. Mein Herr ist wahrlich allverzeihend, barmherzig. Und das Schiff, und es fuhr mit ihnen überwogen gleich Bergen. So groß waren die Wellen des Meeres. Und Noah rief zu seinem Sohn, der sich abseits hielt, O mein Sohn, steig mit uns ein und bleibe nicht mit den Ungläubigen. Warum? Weil er zur Familie gehört. Und Allah hat zu ihm gesagt, lass deine Familie auch mit aufs Schiff. Er sagte, ich will mich sogleich auf einen Berg begeben, der mich vor dem Wasser retten wird. Dann sagte er, also Noah alayhi salam, es gibt heute keinen Retter vor Allahs Befehl. Rettung gibt es nur für jene, derer er sich erbarmt. Und die Woge brach zwischen den beiden herein, und so war er unter denen, die ertrankten. Und es wurde befohlen, nachdem jetzt die Menschen dort alle ertrunken sind, O Erde, verschlinge dein Wasser, Himmel, höre auf zu regnen, und das Wasser begann zu sinken, und die Angelegenheit war entschieden, und das Schiff kam auf dem Judi zur Rast, und es wurde befohlen, fort mit dem Volk der Frevler. Und dann kommt der entscheidende Satz. Noah rief zu seinem Herrn, mein Herr, ja Rabb, mein Sohn gehört doch zu meiner Familie. Und dein Versprechen ist doch wahr. Und du bist doch der beste Richter. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, O Noah, er gehört nicht zu deiner Familie. Siehe, dies ist kein rechtschaffenes Benehmen oder er hat nichts Rechtschaffenes getan. Oder er ist eine üble Tat. Warum? Weil er so viel Übles getan hat, ist er selbst bezeichnet als eine üble Tat. Noah a.s. entschuldigt sich. Er sagte, mein Herr, ich nehme Zuflucht bei dir davor, dass ich dich nach dem frage, wovon ich keine Kenntnis habe. Warum? Weil als Allah ihm versprochen hat, deine Familie kannst du retten. Okay? Und dann sind von seiner Familie alle drauf, bis auf seinen Sohn jetzt. Hätte er daraus verstehen müssen, dass sein Sohn eben zu den Frevlern gehört, die Allah azzajal ausgenommen hat. Und weil er diesen Dua gemacht hat und diese Fürsprache eingelegt hat, war das eine Ungehorsamkeit gegenüber dem, was Allah ihm vorher gesagt hat. Allah hat ihm vorher gesagt, lege keine Fürsprache ein für das Volk der Frevler. Und er hat es trotzdem gemacht, weil er dachte, er gehört zu seiner Familie. Aber diese Geschwisterlichkeit zwischen Eltern und Sohn ist nicht so stark wie die Geschwisterlichkeit zwischen Muslim und Muslim. Deswegen erst recht, stell dir mal vor, deine eigenen Eltern sind Muslim. Stell dir vor, dein eigener Vater ist Muslim. Und deine eigene Mutter ist Muslima, dann erst recht musst du sie gut behandeln. Erstens, weil sie deine Eltern sind. Und zweitens, weil sie auch noch Muslime sind. Und sie sind ein Grund dafür, dass du überhaupt Muslim bist. Denn wir müssen ja einsehen, und das ist ja auch Realität, dass die meisten Eltern, die nicht Muslime sind, deren Kinder sind auch nicht Muslime. Und die meisten Eltern, die Muslime sind, ihre Kinder sind Muslime. Also ist nach Allah subhanahu wa ta'ala, sind die Eltern der erste Grund dafür, dass du Muslim bist. Also kannst du ihnen gar nicht genug danken. Deswegen, den Eltern kann man nicht genug danken. Allah subhanahu wa ta'ala macht in Surat al-Hujurat etwas gesagt, was darauf hinweist, dass die wirkliche Geschwisterlichkeit gibt es nur unter den gläubigen Menschen. Allah sagte, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً. Al-Mu'minun sind die Gläubigen. Ikhwa heißt Geschwister. Das heißt, Al-Mu'minuna Ikhwa heißt, die Gläubigen sind Geschwister. Aber das Wort Innama ist entscheidend. Weil das Wort Innama, einer der Bedeutungen von Innama ist, nur. Das Wort nur. Das heißt also, ich muss die Ayah wie folgt übersetzen, nur die Gläubigen sind untereinander Brüder. Oder nur die Gläubigen sind einander Geschwister. Nur. Alles andere ist keine wirkliche Geschwisterlichkeit. Beweis, wenn du gestorben bist, wirst du nur mit den Muslimen zusammen sein. Wenn du gestorben bist, werden alle aus deiner Familie, die keine Muslime waren, in die Hölle gehen und du wirst mit ihnen nie wieder was zu tun haben. Also was für einen Sinn hat dann diese Verbindung gehabt? Was für einen Sinn hat diese Geschwisterlichkeit dann gehabt, wenn sie so aufhören wird, wenn du gestorben bist? Dann ist doch die Geschwisterlichkeit und die Verbindung, die du hast mit Menschen, mit denen du deine Ewigkeit verbringen wirst, ist doch viel wichtiger als mit Leuten, mit denen du nur ein paar Jahre zusammen bist. Ja? Deswegen innamal mu'minuna ikhwa. Wahrlich, oder nur die Gläubigen sind einander Brüder. Und es gibt keine Geschwisterlichkeit, das heißt religiöse Geschwisterlichkeit, islamische Geschwisterlichkeit zwischen einem Muslim und einem Nicht-Muslim. Das gibt es nicht. Unter ihnen gibt es andere Verbindungen, andere Dinge, die einen zusammenhalten. Wie ich gesagt habe, der eigene Vater, der kein Muslim ist, was hält dich mit ihm zusammen? Ja, dass er dein Vater ist. Und dass er der Grund ist, dass es dich überhaupt gibt, nach Allah subhanahu wa ta'ala. Weil auch wenn er kein Muslim ist, aber er ist der Grund, dass es dich gibt. Er hat dich erzogen. Er hat dir das Sprechen beigebracht. Er hat dir vieles beigebracht. Trotzdem, deswegen, diese Beziehung besteht. Zwischen dir und deinem Nachbarn. Auch wenn dein Nachbar nicht Muslim ist, er ist immer noch Nachbar. Das heißt, diese Beziehung besteht. Und dieses Anrecht hat er. Und so weiter und so fort. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Quran al-Karim deutlich gemacht, dass die Geschwisterlichkeit unter den Gläubigen diejenige ist, die wirklich zählt. Lesen wir in Surat At-Tawbah, Seite 190, im 24. Vers. Allah sagt, sprich, und das ist eine Ayah, die müssen wir uns wirklich mal verinnerlichen. Wenn eure Väter und eure Söhne und eure Brüder, haben wir hier schön, ne? Vater, Sohn, Bruder, Bruder. Wunderbar, okay? Aber es gilt für jeden von uns, nicht? Du hast auch einen Bruder und du hast auch Eltern und du auch, nicht auch. Wenn eure Väter und eure Söhne und eure Brüder und eure Frauen und eure Verwandten, also alle, und das Vermögen, was ihr erworben habt, das heißt also das Vermögen, was man extra geschwitzt hat dafür, um das zu bekommen, und der Handel, dessen Niedergang ihr fürchtet, der Handel, wo ihr Angst habt, dass doch kein Gewinn kommt, und die Wohnstätten, die ihr liebt, wenn alle diese sieben Sachen euch lieber sind als Allah und sein Gesandter und das Kämpfen für seine Sache, dann wartet, bis Allah mit seiner Entscheidung kommt. Dann wartet, bis Allah mit seiner Entscheidung kommt. Das ist eine Art und Weise Allah sagt dir nicht einmal, was du erwartest. Aber das Schlimmste kannst du erwarten. Wenn du denkst, dass dein Vater, deine Mutter, deine Kinder, deine Verwandten, dein Besitz, dein Handel, da wo du wohnst, dass das alles wichtiger ist und in deinem Herzen eine höhere Stellung einnimmt als Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter. Warum wird Allah und sein Gesandter zusammen erwähnt? Manche Leute denken, ist das nicht Schirk, der Prophet sallallahu alaihi und Allah zusammen? Nein, liebe Geschwister, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat diese hohe Stellung in unseren Herzen, weil er von Allah geschickt ist. Sonst nicht. Nicht, weil er Muhammad ibn Abdullah heißt und nicht, weil er von Quraysh kommt und nicht, weil er aus Arabien kommt und nicht, weil er aus Mekka kommt, sondern weil er von Allah subhanahu wa ta'ala geschickt ist. Sogar der Charakter, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte und die guten Eigenschaften, die er hatte, waren von Allah. Allah hat es ihm beigebracht. Oder hat etwa sein Volk ihm beigebracht? Wie? Allah hat ihm diese guten Manieren und Charaktereigenschaften beigebracht. Wenn du all diese Sachen dir wichtiger sind als Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam und das Kämpfen, das Opfern, das Einsetzen für die Sache, für seine Sache, das heißt für Allah, für den Islam, Wenn das alles wichtiger sagst, dann erstmal muss ich mich kümmern um mein Business. Dann, wenn ich noch Zeit habe, dann kümmere ich mich um den Islam oder sowas. Wenn das deine Art und Weise ist, umzugehen, dann warte, bis Allah subhanahu wa ta'ala mit seiner Entscheidung kommt. Spätestens, wenn du gestorben bist, wirst du sehen, was du wirklich gemacht hast. Und ich sage immer wieder, wenn du dein ganzes Leben lang opferst für Allah subhanahu wa ta'ala, sobald der Tod kommt, wirst du keine Sekunde bereuen, dass du dein Leben geopfert hast für Allah subhanahu wa ta'ala. Keine Sekunde. Warum? Weil, stellt euch mal vor, jetzt, wie lange leben wir auf dieser Welt? Ein paar Jahre. Nachdem wir gestorben sind, stellt ihr vor, es sind 1 Million Jahre vergangen. 2 Millionen Jahre vergangen. 3 Millionen Jahre, das hört ja nicht auf. In welchem Verhältnis steht diese Ewigkeit mit den paar Jährchen, die du verbracht hast für Allah subhanahu wa ta'ala? Gar kein Verhältnis. Gar kein Verhältnis. Mathematik, wenn du eine Zahl nimmst und die teilst durch unendlich, was kommt raus? Nichts kommt raus. Null. Geht gegen Null, sagt man. Ja, es hat da gar keinen Wert. Deswegen, auch wenn du umgekehrt, wenn du ein bisschen in deinem Leben geopfert hast für Allah und den Rest in Sünden gemacht hast, diese Zeit, die du geopfert hast und Allah subhanahu wa ta'ala nicht gegenüber gehorsam gewesen bist, das lohnt sich doch gar nicht im Vergleich zu Millionen von Jahren später. Dabei ist es nicht Millionen, noch einmal Millionen. Wenn die Millionen zu Ende sind, dann beginnt wieder 1000 Jahre. Wenn die 1000 Jahre zu Ende kommen, wieder 1000 Jahre. Und wieder 1000 Jahre. Und wieder 1000 Jahre. Und das hört nicht auf. Also kann man ruhig in diesem Leben ein paar Jahre Geduld haben. Und dann kann man sich frei entfalten. Weil dieses Leben ist ein Gefängnis. Es gibt viele Dinge, die willst du machen, die darfst du nicht machen. Seien wir ganz ehrlich. Jeder von uns mag bestimmte Dinge, würde er sehr gerne machen. Zum Beispiel, du würdest gerne reich sein. Ja? Du würdest gerne reich sein. Es geht einfach durch Klauen. Kann man sehr einfach. Du kannst Banknoten fälschen. Solange du nicht in den Bereich 50 Euro kommst oder so, kümmert sich eh keiner um die Scheine, die du, oder? Also 10 Euro, 20 Euro wird niemals geprüft. Das heißt, reich werden, das ist auf Haramweg Arbeit finden, eine Arbeit zu finden, wo Haram ist, ist einfach. Aber Halal ist schwierig, richtig? Das heißt, wenn jemand reich ist, macht er einfach sein Geld aufs Konto, dann lebt er von den Zinsen. Das heißt, Haram ist sehr einfach. Aber Halal ist meistens schwieriger. Aber es lohnt sich, für ein paar Jahre Geduld zu haben, weil danach kann man sich frei entfalten. Weil im Jenseits dann, du brauchst nicht mal aussprechen, was du willst. Du brauchst es dir nur wünschen, innen drin, und schon kommt es zu dir. Diese Ayat, die wir gerade eben vorgelesen haben aus Surat al-Tawbah, sind auch herabgesandt worden, um die gläubigen Menschen anzuspornen, nach Medina auszuwandern. Und die Sahaba radiallahu ta'ala anhum haben ihre Prüfung auf beste Art und Weise bestanden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit ihnen im Jenseits versammeln. Und sie haben die Ayah umgesetzt. Allah sagte, wenn eure Väter und eure Kinder und eure Brüder und so weiter euch lieber sind, als sinngemäß auszuwandern für Allah subhanahu wa ta'ala, dann wartet ab. Ist kein Problem, weil Allah azza wa jalla sagt in einer anderen Ayah, in Surat al-Ma'idah, sinngemäß, wenn ihr dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht zum Sieg verhelft, ist ganz einfach, dann tauschen wir euch aus gegen andere. Dann bringen wir andere Menschen, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam helfen. Ihr konntet, oder anders ausgedrückt, auch in Badr, ihr wart wenige. Alleine hättet ihr es niemals machen können. Deswegen hat Allah Engel herabgesandt, die euch geholfen haben. Dazu kommen wir inshallah auch bald. Das heißt also, Allah Azza wa Jal braucht uns nicht. Er kann uns austauschen durch andere Menschen, die seiner Religion zum Sieg verhelfen. Die Sahaba haben das richtig umgesetzt und sie haben tatsächlich ihre eigenen Familien verlassen und sie sind ausgewandert. Deswegen noch einmal zusammengefasst, als letzten Satz quasi. die medinensische Gesellschaft, das heißt die Gesellschaft, die in Medina gelebt hat, war aufgebaut auf einer Aqidah, und das war der wichtigste Grundbaustein dieser Gesellschaft, der die Herzen zusammengehalten hat. Und diese Art von Verbundenheit ist die stärkste Art, wie man Herzen verbinden kann. Du möchtest als Vater, dass deine Kinder sich gegenseitig respektieren, sich gegenseitig lieben, sich gegenseitig helfen, sich gegenseitig unterstützen, füreinander da sind, einander beistehen, einander trösten, bring ihnen den Islam bei. Bring ihnen bei, wofür sie eigentlich wirklich auf dieser Welt leben. Und dann ist es ganz einfach. Wenn der Iman im Herzen ist, dann brauchst du deinem Kind nur noch sagen, fürchte Allah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das und das und das gesagt, und daran hast du dich zu halten. Und sagst du lieb. Die Gläubigen, liebe Geschwister, sind einander Helfer und Schutzherrn. Und ihr Blut, das Blut eines jeden gläubigen Menschen, ist gleichwertig. Das Blut eines jeden gläubigen Menschen ist gleichwertig. Und sie bilden eine Gemeinschaft gegenüber jedem, der ihnen feindselig gesinnt ist. Und das Tolle an dieser Gemeinschaft ist, dass sie offen ist. Und sie bleibt immer geöffnet. Und jeder Mensch, der in diese Gemeinschaft eintreten will, kann es machen bis an den Tag der Auferstehung. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Al-Mar'u ma'a man ahab. Der ist ein ganz kurzer Hadith. Al-Mar'u ma'a man ahab. Ja, kann man auswendig lernen. Das heißt, der Mensch wird zusammen sein mit dem, den er liebt. Guck mal im Deutschen. Der Mensch wird zusammen sein mit dem, den er liebt. 10 Worte. Im Arabischen sind es 4. Deswegen besetzen wir uns immer ein bisschen mehr. Ja. Wie? Indem du einfach die Eigenschaften hast dieser Menschen. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.